WDR 5. Erlebte Geschichten. Sie wurde später eine große Musikerin, komponierte zig Stücke und tat dies bereits, als sie noch kein Klavier spielen konnte. Denn das hatte sie erst mit 9 Jahren gelernt. Ursula Mamlock, 1923 in Berlin geboren. Mit 12 erkannte ein Musikexperte das große Talent des Mädchens und empfahl, das Kind in Kompositionsunterricht zu schicken. Allerdings, Ursula stammte aus einem jüdischen Elternhaus und war gezwungen, mit Mutter und Großeltern Deutschland zu verlassen, ins Exil nach Ecuador. Von dort aus schickte sie als 17-Jährige ihre Kompositionen an Musiker und Dirigenten in aller Welt mit der Bitte, sie aufzuführen, was sie schließlich in die USA brachte, wo sie ihren Mann kennenlernte und als Komponistin tätig war. Also ich hatte ein nicht schlechtes Kinderleben. Also ich spielte wie andere Kinder auch, außer dass bei mir das Gewöhnliche nicht war. Ich spielte nicht so mit Puppen, sondern ein Onkel von mir spielte zu Hause Klavier. Und das war sehr wichtig für mich. Ich hörte das und dachte, Gott, das könnte ich eigentlich auch. Ich ging also auch so ungefähr mit 4, 5 Jahren an das Klavier und probierte, die Kinderlieder, die ich kannte, zu spielen. Und zwar habe ich gesehen, der macht das mit beiden Händen. Und beide Hände spielten was Verschiedenes. Da habe ich das probiert, das konnte ich auch. Und da hat der Doktor leider Gottes zu meiner Mutter gesagt, bloß kein Unterricht, das Kind ist zu nervös. Also das war das Verkehrteste, was er hätte machen können. Denn je früher man das beginnt, je schneller kommt man zu was, das ist ja ganz klar. Aber ich habe erst mit 9 Jahren Klavierunterricht erhalten. Bis dahin habe ich nach dem Gehör sozusagen gespielt und habe auch schon einige Stücke komponiert, denn ich dachte, das macht jeder. Das kam mir also leicht damals vor, im Gegensatz zu heute, wo sich das, je mehr man weiß, je viel schwerer wird es natürlich. Ich habe also weiterhin mit Freundinnen gespielt und das war sehr wichtig für mich in meiner Jugend, dass ich in Konzerte gegangen bin. Ich wusste, man lernt Musik in einem Konzert und da bin ich zu der Philharmonie gegangen und habe auch andere Freundinnen mitgenommen und denen erzählt etwas. So als Lehrer bin ich schon auch ganz früh aufgetreten und ich lernte wirklich die meisten Sachen über die Musik im Konzert kennen, nicht so von Lehrern. Allerdings, ich hatte einen sehr guten Lehrer, als es so weit war, dass ich also auch Kompositionsunterricht hatte, ich einen Verwandten, der war an der Staatsoper ein sehr guter Sänger, Karl August Neumann. Der war ein angeheirateter Verwandte von mir. Und der hörte meine Komposition, ich spiele ihm das vor und da sagte er, ja, das ist ja sehr schön, aber da muss man ja Unterricht jetzt bald haben. Denn da ist ja die Technik, muss man ja können. Also man kann nicht einfach so drauf los komponieren, ohne ein Wissen dahinter zu haben. Also so suchten wir damals dann einen Lehrer. Und das war ziemlich schwierig. Es war dann einer gefunden, der aber sehr unpersönlich und den also ich gar nicht mochte. Der fragte, dann sagte zu meiner Mutter, können Sie mir vielleicht sagen, was dieses Intervall ist? Ich konnte das ja nicht wissen. Ich habe ja noch nie irgendwas von Intervall gehört. Meine Mutter wusste das von der Klavierstunde her und da sagte, ach ja, die Mutter scheint Talent zu haben. Also als wir das dann hörten, war das schon kein Lehrer für mich. Und ich ging also weinend von dem Lehrer weg. Aber bald drauf hat der Karl August Neumann einen anderen Freund, einen wunderbaren Pianisten, Alexander Rödiger, gefunden. Und der sagte, ja, ich habe ja studiert bei Gustav Ernst. Also ich empfehle, dass das Kind mal dahin geht. Also ich kam rauf zu Gustav Ernst, da stand er mit dem Rücken zu mir, weil er sehr schwerhörig war. Der hörte uns also gar nicht reinkommen, da musste das Hausmädchen ganz laut schreien, Herr Ernest. Ah ja, er konnte aber Gott sei Dank, zuerst hat mich erst nervös gemacht, wenn er mit dem linken Ohr zu mir saß, also rechts von mir am Klavier, dann konnte er sehr gut hören. Also von dem habe ich alles gelernt und hatte leider nur bis zum 1939 Zeit, weil wir ja dann auswandern mussten. Und dieser Lehrer war so begeistert, muss ich sagen, von mir, dass der eine Freundin aus Holland gerufen hat, sie soll sich mal anhören, was ich da spiele. Und die könnte mich unterbringen und ich könnte ja dann mit ihm zusammen, er wollte auch nach Holland, er musste ja auch, er war auch Jude, auswandern. Und da fragte er, ob ich da vielleicht mitkommen könnte. Also das war meinen Eltern auch recht. Aber zum Glück kam es ja nicht dazu, denn plötzlich haben die Deutschen, die machten immer ganz schnell hintereinander neue Gesetze, haben die gesagt, Kinder dürfen nicht mehr nach Holland. So ähnlich war das. Und da hat er mir einen Brief geschrieben, dass es wäre eine schreckliche Sache auch für ihn. Im Moment könnte er auch nicht nach Holland auswandern. Nachher hat sich das aber wohl für Erwachsene geändert. Aber also ich konnte nicht nach Holland gehen. Und also ich ging mit meinen Eltern nach Ecuador. Also das waren bei mir drei Großmütter, denn mein leiblicher Vater starb, als ich erst 1,5 Jahre war. Und dadurch habe ich leider Gottes nicht gewusst, was das ist mit dem Vater. Aber ich hatte die Großmutter, die Mutter des Vaters. Und dann kam dazu die Mutter des, was ich sage, nenne den zweiten Vater. Und dann war noch die Mutter meiner Mutter da. Also mit drei Großmüttern hatte ich sozusagen zu tun. Und so war das alles bis eben 1939, nachdem die Pogromnacht. Nachdem das stattgefunden hat, da mussten wir raus. Und so war das dann. Wir fuhren dann also mit der Hamburg-Amerika-Linie Cordillera. Das waren so Schwesterschiffe. Mit der Aconcagua bin ich nachher nach Amerika gefahren, in demselben Typ Schiff. Also wir fuhren nach Ecuador und als wir da ankamen, das war eine ganz schreckliche Sache, da sah man im Wasser, also nach Guayaquil, Ecuador, muss ich sagen. Denn das ganze Ecuador war wohl nicht hässlich. Die Stadt Quito, die Hauptstadt, soll sehr schön gewesen sein und da waren noch ein paar andere Städte in besserem Klima. Aber die Stadt Guayaquil, die lag direkt am Fluss der Guayas und das war eine ganz schreckliche Stadt. Das war also eine Hitze. Ich habe die dann nachher nur noch in New York erlebt im Sommer. Eine furchtbare Hitze und da waren aber noch Insekten dazu und Tiere liefen da in der Wohnung rum an den Wänden. Wir kamen ja vom heilen Berlin. Also es war eine schreckliche Geschichte, sich daran umzugewöhnen. Auch das Essen war ganz furchtbar. Also wenn man Kaffee trinken wollte, da musste man erst grüne Kaffeebohnen kaufen und die hat man auf der Bratpfanne in ein bisschen Öl braun werden lassen. Da konnte man eine Tasse Kaffee trinken. Es war alles furchtbar umständlich. Man konnte auch nichts weiter mitnehmen an Küchengeräten. Wir haben einen Kocher gehabt für alles. Und das meiste, was man gegessen hat, waren kalte Speisen. Meine Mutter, weiß ich noch, hat wunderbare Zitronensuppe gekocht. Und das war unser einziges sozusagen gutes Essen. Dann nachher sind mehrere Immigranten nach Guayaquil gekommen und Schweizer Leute lebten da schon. Und dann hat sich ein Schweizer Geschäft, glaube ich, aufgetan. Das hatte dann schon Käse und ein bisschen Wurst, also ein bisschen annehmbare Kost konnte man da für teures Geld kaufen. Die Währung war dort der Sucre. Ich weiß noch, war 18 Sucre zum Dollar, hat man immer gesagt damals. Also man musste an alles umdenken. Und wenn man etwas kaufen wollte, wie Butter, da ist man in den Laden, um schnell so Frühstück zu machen, nebenan gegangen. Die hatte dann auf einem Maisblatt die Butter getan. Und das hat man so nach Haus getragen auf der offenen Hand. Da war es inzwischen natürlich alles zerlaufen. Und hatte man nicht viel von der Butter. Aber man wusste, man musste auf dem Brot irgendwas schmieren und streichen. Und so war eben das zerlaufene Zeug die Butter. Und wie gesagt, sonst gab es auch nicht mit dem Essen viel. Das war dort eine jüdische Gemeinde. Aber wir waren auch schon in Deutschland nie fromm. Wir brauchten das nicht. Da waren keine Mitglieder dieser jüdischen Gemeinde geworden. Also ich fand das ganz schrecklich in Ecuador und sagte dann meiner Mutter, hier kann ich nicht bleiben, ich kann hier nicht Musik studieren, es ist gar keine Kultur. Es war, wenn ein Konzert sozusagen stattfand, das war in einem Kinohaus und das war meistens von einem Konservatorium. Ja, es gab ein Konservatorium dort, eine Musikschule, die hat ein Mann regiert. Das war mit einem Negri, hieß der, ein Italiener, der dort mal hingegangen ist und hat dort also alles unterrichtet, Klavier und andere Instrumente. Vielleicht gab es auch Geigenunterricht, das weiß ich nicht so. Es gab ein sozusagenes Orchester, aber die Instrumente ähnelten sehr wenig, was ich von Orchestern gewöhnt war, von den Berliner Philharmoniker natürlich nicht zu sprechen. Also ich ging aber auf das Konservatorium auch, um einen Kontakt zu haben. Und da habe ich von dem Herrn Negri, der sprach Italienisch und ich sprach ganz wenig Spanisch. Also irgendwie haben wir uns verständigt und da habe ich Orchestration bei dem gelernt. Das war ja sehr wichtig. Das konnte der auch und ich schrieb das dann auf und ich hatte aber dort, das war das Gute, den Kontakt mit meinem Lehrer Gustav Ernest beibehalten. Dem schrieb ich regelmäßig und schickte Kompositionen ein. Also da eine Unterrichtsstunde dauerte, also ist ungefähr 6 Wochen unterwegs gewesen, ehe ich dann eine Antwort kriegte. Aber das war wunderbar und ich habe noch heute eine Postkarte mit einer Antwort, die er mir auf meine jetzt spanischen Lieder gegeben hat. Ich komponierte sofort spanische Lieder. Etwas Spanisch konnte ich und dann war da ein Herr, der hat mir Texte gegeben, spanische Texte. Also das konnte ich dann, musste mir übersetzen und da konnte ich dann komponieren. Und dann schrieb der mir auf einer Postkarte und mit Sütterlinschrift eine sehr detaillierte Analyse, was ihm in meinen Liedern gefiel oder nicht. Er war sehr ehrlich, er schrieb sofort, ich schreibe, du weißt ja, ehrlich, sagte er. Also er hat mich nicht gelobt, wenn nichts zu loben war. Und es war sehr interessant, was er da geschrieben hat. Daran habe ich schon auch sehr viel gelernt. Also ich behielt sozusagen meine Kultur bei durch diesen Lehrer. Und von dem Karl-August Neumann habe ich nur noch viel später jetzt, als ich schon hier in Deutschland wieder war, habe ich plötzlich gehört, was aus dem geworden ist. Der ist sehr lange dort geblieben. Der Göring soll gesagt haben, wer Jude ist, bestimme ich. Es war so ein geflügeltes Wort wohl. Und er hat den August Neumann bei sich in der Staatsoper behalten, bis er eines Tages wohl doch nicht mehr da weiter konnte. Und dann ist er doch abgeholt worden und auch verhaftet worden. Jetzt kommt eine einschneidende Sache in meinem Leben. Ich muss zurückgreifen. In 1936 ist meine Mutter von Berlin nach Prag gefahren, um ihre Freunde zu besuchen. Da hat sie auch etwas Geld mitgenommen. Und das Wichtige dort im Zug war ein Mensch, der immer fotografiert hat. Und die Nazi-Leute, die Beamten kamen rein und haben gesagt, fotografieren ist hier nicht erlaubt. Das hat er aber nicht verstanden, denn er sprach nur Englisch. Und da hat meine Mutter hier ein bisschen Englisch zusammengerafft und hat ihm gesagt, er darf hier nicht fotografieren und ist dann mit ihm ins Gespräch gekommen und hat sich herausgestellt, dass auf dem Koffer, den er da im Netz hatte, ein Riesenkoffer, drauf stand USA. Und als meine Mutter das sah, da haben die kleinen Gehirnrädchen sich zu drehen begonnen und sie fragte ihn, sagen Sie mal, Ihre Hände, so haben Sie es angefangen, sehen aus, als ob Sie ein Doktor oder ein Musiker sein können. Ach, sagt er, ja, ich bin ja Musiker und ich lebe in den Vereinigten Staaten und bin dort an der Columbia Universität im Band Department, also Blechbläser. Und Da hat meine Mutter gleich angefangen zu reden, also nicht so gleich, aber so bald hat sie erst gesagt, meine Tochter, die möchte Komponistin werden. Und das hat er mit großem Interesse gehört und gesagt, ja, wenn Sie da Hilfe mal brauchen, schreiben Sie mir, und hat die Karte gegeben. Und das war eine sehr große Sache, dass der das gemacht hat. Denn späterhin kam es ja so, wir konnten seine Ratschläge zwar nicht dann benutzen, denn wir mussten ja nach Ecuador. Also als ich eben jetzt wieder nach vorne gehen sah, wie schlimm das Ecuador ist für Kultur, also überhaupt nicht zu gebrauchen, da sagte ich zu meiner Mutter, schreib doch mal diesem Amerikaner, den er damals kennenlernte. Das tat sie auch. Um besseres Englisch zu schreiben, half ihr der Konsul von Amerika, der in Ecuador natürlich war, und der hat eben dadurch, hat er sie gut kennengelernt und hat also die Briefe für sie geschrieben. Da schrieb er auch zurück, ja, er möchte gerne helfen, er kann aber über Immigrationssachen nichts antworten, aber er kann sagen, einige Konservatorien, also Musikhochschule hier genannt, konnte er ihr mitteilen, und zwar von New York, die Juilliard School, und dann die Menes, da war noch Menes, eine kleinere Musikschule, dann Cincinnati, und in anderen Städten hat auch noch ein paar, also wir waren eigentlich nur in New York interessiert. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich wusste ja nicht, an wen zu schreiben. Also er hatte Adressen wohl mitgeteilt. Meine Mutter hat dann schließlich wieder ihn benötigt und geschrieben auf Englisch an die Juilliard School, vielleicht noch an eine andere Schule. Die haben alle geschrieben, ja, es ist sehr schön, was sie da schreibt, aber die Tochter müsste dort sein. Also brieflich könnten sie da nichts machen. Die Tochter müsste ja geprüft werden. Und dazu müsste sie dort sein. Ja, es ging also wieder nicht. Wie komme ich da hin? Um dorthin zu gehen, brauchte man ja nach Amerika ein Affidavit. Und unsere Verwandten, die dort das alles so doch wussten, hatten aber nicht das Geld oder nicht gewusst, Affidavit, haben nicht geantwortet auf solche Fragen. Und so sind wir darauf angewiesen, dass die Schulen mal antworten. Und die Juilliard School hat das, was ich eben gesagt habe, musste ich hin. Aber die Menes, die kleinere Schule, die hat geantwortet. Und die Menes School, die haben viele Immigranten eingestellt, denn sie selbst waren durch ihre Verwandtschaft, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das war, die haben geantwortet, sie sind interessiert, und meiner Mutter gesagt, schicken Sie bitte mal Kompositionen von ihrer Tochter, dann werden wir weitersehen. Also das war natürlich fabelhaft. Meine Mutter hat gleich ein Dutzend, weil ich habe damals sehr schnell komponiert. Ich hatte einen ganzen Haufen auf dünnem Papier und schlecht leserlich, aber immerhin, ich hatte das, und sie schickte das, und es kam auch wirklich an. Da haben die dann darauf zurückgeschrieben, und das war mein großes Glück. Wir finden ihre Tochter begabt genug, ihr ein Stipendium bei uns zu geben. Dazu müsste sie im Oktober, das war im April, im Oktober bei uns hier in New York sein. Also jetzt war die Sache, wie komme ich da hin? Ich hatte also in all den Sachen großes Glück. Der Konsul von Amerika kam eines Tages und sagte zu meiner Mutter, ich hätte eine Möglichkeit für eine Person nach Amerika zu kommen. Da ist eine Frau, die sollte jetzt hin, die ist aber erkrankt und kann nicht fahren. Also für eine Person, meine Mutter sagte sofort, wir sind drei, es geht also nicht. Mit der Neuigkeit kam sie dann nach Hause und sagte, was meinst du, geht nicht, ich fahre alleine. Also ich hatte großen Mut, ich musste das machen, sage ich, denn wenn ich da jetzt nicht hinfahre, da kommt ihr nie, da kommen wir nie raus. Es muss so sein. Also meine Eltern, natürlich alle Bekannten, haben gesagt, Quatsch, ein 17-jähriges Kind schickt man nicht alleine ohne Sprache und ohne Geld. Aber das habe ich alles überhört und gesagt, da hört nicht auf die Leute, es muss jetzt so gemacht werden. Also schließlich haben sie sich auch wirklich entschlossen, sie werden mich alleine schicken. Wir haben also alles unternommen. Wir haben das Klavier, was ich noch mitnehmen konnte aus Berlin, und dort stand und was ich benutzt habe natürlich in Ecuador, das haben wir verkauft und für das Geld haben wir die Schiffskarte für mich nach Amerika besorgt. Ich kam also 1940 war es inzwischen mit der Aconcagua, dasselbe Schiff, das pendelte zwischen Guayaquil und New York. Am 31. August war ich dann in New York, also es dauerte eine Woche. Und in New York war nun wieder die große Sache, als minderjähriges Kind musste man von einer Person abgeholt werden, sonst kam man nach Ellis Island. Na, das wollte man natürlich keinesfalls. Meine Mutter hat also gesagt, sie hat ja da viele Onkels, Brüder von meinem Großvater werden das. Und da wird sie jetzt einen Onkel beauftragen, der wird so aussehen, ähnlich wie mein Großvater. Und wenn ich so einen Mann auf dem Schiff erblicke, dann soll ich sagen, are you my Uncle Morris? Diese Worte müsste ich Englisch lernen. Also ich hatte das auch natürlich auswendig gelernt, are you my Uncle Morris? Und da stand also, als wir ankommen, stand auch ein Mann, der ähnlich aussah. Mein Großvater sah vielen Leuten ähnlich. Wie die, auf dem Bild sehen die alle gleich aus. Und da sagte der, ja, ich sage, are you my Uncle Morris, sagte ich zu einem, der auch so ein bisschen suchte nach jemandem. Ja, sagt er, das bin ich. Also das ist ja wunderbar, dann können wir ja vom Schiff, denn ich brauchte ja einen Onkel, der mich da holen kam. Und so war es. Wir gingen also zusammen vom Schiff runter und der nahm ein Taxi, was vollkommen teuer war, denn wir waren in Brooklyn angekommen. Und die Statue of Liberty sahen wir gar nicht. Wir waren da in Brooklyn angelegt und da nahm er dann ein Taxi nach Manhattan. Seine Tochter wohnte in Manhattan und zwar in einer Bevölkerung, wo schon viele jüdische Leute hingezogen sind. Und die hieß aus Unsinn das Vierte Reich. Gelandet im Vierten Reich in New York, wie die heute 92-jährige Komponistin Ursula Mamlock aus dem Exil in Ecuador in die Vereinigten Staaten gelangte, erzählte sie in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Ulrich Kothe. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.